Balance. Vater. Mach dein Aufschuh, mach dir aus meiner Leitung raus, du Birne. Mach du meine Gaucho! your fortune. Drops.